unvergesslich bleibst du immer mir. Unvergesslich auch, selbst fern von hier. Wie ein Liebeslied in mir weiterklingt der Gedanke an dich, mich bestimmt noch niemals vorher. War jemand wohl so sehr unvergesslich mir in jeder Art. Und für immer nun bleibst du bewahrt. Darum, Liebling, ist unglaublich für jemand, der so unvergesslich mir denkt, dass ich bin unvergesslich auch. Ich bin unvergesslich.